Erster Zedekia, der Sohn von Josia, wurde von König Nebukadnezar zum neuen König von Juda ernannt, nachdem dieser Jonja abgesetzt hatte. Zweiter, weder der König noch seine Beamten oder das einfache Volk hörten auf die Botschaften, die der Herr durch Jeremia verkünden ließ. Dritter, König Zedekia schickte jedoch Boten zu Jeremia und bat ihn, für das Volk zum Herrn zu beten, damit sie gerettet würden. Vierter, zu dieser Zeit konnte Jeremia sich noch frei in der Stadt bewegen, da er noch nicht von den Behörden verhaftet worden war. Fünfter, als das ägyptische Heer zur Unterstützung anrückte, zogen sich die Babylonier vorübergehend von der Belagerung Jerusalems zurück, um auf die neue Gefahr zu reagieren. Sechster, in diesem Moment gab der Herr dem Propheten Jeremia eine neue Antwort für den König von Juda. Siebter, der Herr erklärte, dass das Heer des Pharaos, auf das sie hofften, bald wieder nach Ägypten zurückkehren würde, ohne zu helfen. Achter, danach würden die Babylonier sicher zurückkommen, um Jerusalem erneut anzugreifen, die Stadt zu erobern und sie mit Feuer zu zerstören. Neunter, der Herr warnte das Volk, dass sie sich nicht selbst täuschen sollten, indem sie glaubten, die Feinde seien für immer abgezogen. Zehnter, selbst wenn Juda das gesamte babylonische Heer besiegen würde und nur verletzte Soldaten übrig blieben, würden diese die Stadt trotzdem niederbrennen. Elfter, als die Babylonier wegen der Ägypter abgezogen waren, wollte Jeremia die Gelegenheit nutzen, um Jerusalem für kurze Zeit zu verlassen. Zwölfter, er wollte in das Land Benjamin gehen, um dort eine Erbschaft zu regeln, während viele andere Menschen ebenfalls unterwegs waren. 13. Am Stadttor hielt ihn jedoch ein Wachposten namens Jeria fest und beschuldigte ihn öffentlich, dass er zu den Babyloniern überlaufen wolle. 14. Jeremia antwortete, dass dies eine Lüge sei, aber Jeria hörte nicht auf ihn, nahm ihn fest und brachte ihn zu den Anführern. 15. Die Anführer waren sehr wütend auf Jeremia, ließen ihn schlagen und sperrten ihn im Haus des Schreibers Jonathan ein, das als Gefängnis diente. 16. Jeremia wurde in einen dunklen, unterirdischen Raum gebracht, wo er für eine sehr lange Zeit unter schwierigen Bedingungen bleiben musste. 17. Später ließ König Zedekia ihn heimlich in den Palast bringen und fragte ihn, ob es eine neue Nachricht vom Herrn gäbe. 18. Jeremia fragte den König, was er falsch gemacht habe, da er nur die Wahrheit gesagt hatte und trotzdem im Gefängnis gelandet war. 19. Er fragte auch, wo die falschen Propheten geblieben seien, die behauptet hatten, dass der König von Babylon niemals kommen würde. 20. Jeremia bat den König inständig, ihn nicht in das Haus von Jonathan zurückzuschicken, weil er fürchtete, dort wegen der schlechten Behandlung zu sterben. 21. Der König befahl daraufhin, Jeremia in den Wachthof zu bringen, wo er täglich ein Brot erhielt, bis es in der Stadt keine Vorräte mehr gab.